Kapitel 71. Am Abend hat David viel Arbeit. Aber er muss immer an Kim und Mandy denken. Er fragt sich, in welche Frau bin ich verliebt? Möchte ich Normalität oder Exotik? Mandy oder Kim? Nach der Arbeit ist David total kaputt. Er geht sofort ins Bett. Aber er kann nicht schlafen. David denkt, die Frauen in meinem Leben sind immer gekommen und gegangen. Ich habe mich nie aktiv für eine Frau entschieden. Aber jetzt ist alles anders. Ich möchte nicht mehr passiv sein. Ich möchte wissen, was ich will. Kim oder Mandy? Kapitel 72. Am nächsten Morgen wacht David um 8 Uhr auf. Sein erster Gedanke ist Kim oder Mandy. Sein zweiter Gedanke ist, ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben aktiv werden. David nimmt sein Fahrrad. Er fährt an der Elbe entlang, Richtung Prag, Tschechien. Es ist ein schöner Herbsttag. Die Luft ist kalt und klar. Die Bäume haben viele Farben. Grün, gelb, rot. Oben auf den Hügeln liegen die Elbschlösser. Kapitel 73. Nach 2 Stunden hält David an einem kleinen Café. Er trinkt eine heiße Schokolade. David denkt, Mandy ist eine tolle Frau. Das Leben mit ihr funktioniert sicher gut. Aber Kim finde ich faszinierend. Die heiße Schokolade gibt Energie. David denkt, gibt es einen Unterschied zwischen Attraktion und Liebe? Kapitel 74. 2 Tage lang arbeitet David hart und schläft schlecht. Er geht nicht ins Café Grande, um Mandy zu sehen. Er wartet auf Kim. Dann kommt der Tag, an dem Kim nach Dresden zurückkommt. David ist total nervös. Er sieht alle 2 Minuten auf sein Handy. Nichts. Kapitel 75. Am nächsten Tag. Kim ist seit gestern in Dresden. Aber sie ruft nicht an. David bekommt Bauchschmerzen. Er arbeitet schlecht. Er lässt 2 Gläser mit Coca-Cola fallen. Dann ist es Mitternacht. Die Uhr schlägt 12 Mal. 10, 11, 12. In diesem Moment klingelt Davids Handy. Er lässt 3 Bier fallen.